unterhalb dieser Bar aller Menschlichkeit entfesselten Ultra-Egoisten der sozialistischen Kader wurde natürlich vom Untertanen die totale Selbstaufgabe erwartet. Sein Einfügen in das Räderwerk der staatlichen Kommandowirtschaft, seine Verleugnung der eigenen Existenz und der Existenz seiner Familie, die notfalls zu denunzieren war. Die angebliche Schlechtigkeit des Egoismus gilt also im Sozialismus nur für die Untertanen, nicht für die Herrscher. Die Marktwirtschaft und die freiheitliche Ordnung hingegen gehen zunächst einmal davon aus, dass wir den Menschen so akzeptieren sollten, wie er ist, und nicht, wie er nach dem Urteil einer elitistischen Minderheit sein sollte. Der Mensch muss sein dürfen, was er ist. Die Ordnung der Freiheit beantwortet zugleich die Frage, wie diese unbestreitbar vorhandene Kraft des im Überlebenswillen wurzelnden Egoismus produktiv gemacht werden kann. In einer Weise, dass es am Ende zu einem Ergebnis führt, das für alle das Beste ist. Der große Ökonom Adam Smith war einer der ersten, die erkannt haben, dass es der Gesellschaft dann am besten geht, wenn alle innerhalb eines gesetzlichen Rahmens der Rechtssicherheit, Vertragsfreiheit und Eigentumsordnung sich selbst optimieren dürfen. Warum sind diese drei Elemente der Schlüssel für die Maximierung der allgemeinen Wohlfahrt in einer Ordnung der Freiheit? Auch das hat seine Wurzel in der Natur des Menschen. Ebenso wie der Mensch mit einem gesunden Egoismus ausgestattet ist, ist er als freies Wesen geschaffen. Die Freiheit ist Teil unserer Natur aufgrund der Tatsache unserer subjektiven Selbsterkenntnis. Wir erkennen uns selbst als denkende, fühlende Wesen. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Diese Selbsterkenntnis ist wissenschaftlicher Hinterfragung aus grundsätzlichen Erwägungen nicht zugänglich. Das wiederum liegt an der Natur der Wissenschaft. Sie beruht auf sogenannter intersubjektiver Nachprüfbarkeit. Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum stellt Wissenschaft keine objektiven Wahrheiten fest. Diesen Anspruch stellt sie gar nicht und das aus gutem Grunde. Wissenschaft ist der Versuch der Annäherung, der Approximation an die Wahrheit und die Realität. Deshalb gibt es, anders als zum Beispiel die Klimabewegung uns glauben machen will, auch keine wissenschaftlichen Gewissheiten. Oder den Zwang, irgendeinen tatsächlichen oder vermeintlichen wissenschaftlichen Konsens zu akzeptieren und diesen nicht mehr hinterfragen zu dürfen. Versuch und Irrtum ist eines der Werkzeuge der Wissenschaft. Ein anderes ist die Nachvollziehbarkeit für Dritte. Zwei Forscher sichten die gleichen Daten und kommen zum gleichen Ergebnis. Das Ergebnis der Wissenschaft ist in diesem Sinne nachprüfbar, nicht objektiv, sondern durch zwei oder mehr Subjekte, mit subjektiver Sicht auf das gleiche Phänomen. Das also nennt man intersubjektive Nachprüfbarkeit. Der geneigte Zuhörer kann sofort erkennen, dass diese voraussetzt, dass mindestens zwei Personen auf die gleiche Sache schauen. Das ist aber bei unserer Eigenwahrnehmung per Definitionem nicht möglich. Jeder kann nur auf seine eigene Selbstwahrnehmung schauen, nicht auf die eines anderen. Im Zweifel wissen wir noch nicht mal, ob wir alle die Farbe Grün in der gleichen Weise wahrnehmen.